Welche Zukunft hat die Gemeinde Gottes? Darüber möchte ich gern mit euch nachdenken, denn ich erlebe, dass viele Christen unsicher sind, weil sie auf ihre Gemeinde vor Ort schauen und merken, es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Und man ist unsicher, hat diese Gemeinde überhaupt eine Zukunft? Hat Gemeinde überhaupt eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Darüber möchte ich mit euch reden. Und ich tue das heute, weil wir als Kirchengemeinde hier in Hamburg gerade unsere Gemeindeversammlung hinter uns hatten. Deswegen habe ich heute gepredigt über die Zukunft der Gemeinde. Und ich habe dazu den Predigttext genommen, der für heute vorgegeben war. Das ist eine Geschichte, wo man am Anfang nicht denkt, hat die jetzt was mit der Zukunft der Gemeinde zu tun? Aber ich denke, hat sie. Das ist nämlich die Geschichte von Mose. Von Mose, der Gott begegnet am brennenden Dornbusch, an diesem Dornbusch, der nicht verbrennt. Und wo Mose dann von Gott den Auftrag bekommt, dass er das Volk Gottes, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft in Ägypten befreien soll und in das Land führen soll, wo Milch und Honig fließt. Und ich glaube, diese Begegnung von Mose mit Gott in 2. Mose 3, die erzählt ganz viel auch über die Zukunft von unseren Gemeinden. Und ich möchte mir diesen Text, der ist auch unten in der Videobeschreibung abgedruckt sozusagen, dieser ganze Text, die möchte ich gerne mit Blick auf 4 Aspekte mir mit euch näher anschauen. Einmal, was sagt dieser Text über unsere Kirche? Zweitens, über unseren Auftrag. Drittens, über unser Stottern. Und viertens, über unsere Botschaft. Bevor wir überhaupt über die Zukunft von Gemeinde nachdenken können, bevor wir uns mit dem Auftrag beschäftigen, den wir als Gemeinde Gottes haben, ist es ganz wichtig, dass wir uns erstmal am ersten Schritt klar machen, das wäre mein erster Punkt, dass wir uns klar machen, welchen Schatz wir schon haben. Welchen Schatz wir mit unserer Gemeinde eigentlich schon haben. Denn, so habe ich es meiner Gemeinde heute gesagt, in dem Moment, wo sie diese Kirche hier betritt, diesen Raum hier hinter mir, in diesem Moment betritt die Gemeinde Heiliges Land. Wer zum Gottesdienst in diese Kirche kommt, der betritt Heiliges Land. Und das hat Mose ja auch erlebt, als er auf dem Berg Sinai Gott begegnete. Da hört er ja die Stimme des Herrn, die zu Mose sagt, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Also Mose muss seine Schuhe ausziehen, weil er besonderen Boden betritt. Und dann kann ich mich ja fragen, was macht denn diesen Ort so heilig, den Mose da betritt? Warum betritt er heiliges Land? Was ist da so heilig? Liegt es daran, dass der Berg Sinai so ein heiliger Berg ist? Das macht den Ort nicht heilig, daran liegt es nicht. Und so ist es auch mit unserer Kirche hier. Diese Kirche steht auch auf einem Berg übrigens. Alle, die hier in der Gegend wohnen, müssen darüber vielleicht ein bisschen schmunzeln, weil in Hamburg gibt es nicht so richtig Berge. Aber immerhin steht diese Kirche auf einer Düne. Wir sind nämlich tatsächlich umgeben hier von einem Fluss, von der Elbe. Und das ist der höchste Punkt dieser Elbinsel, auf der ich bin. Und deswegen, genau, ist die Kirche erhoben auf einem Berg, aber das macht den Ort überhaupt nicht heilig. Der Ort ist auch nicht heilig, den Mose betritt, weil das so eine imposante Erscheinung ist mit diesem brennenden Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wird. Das macht den Ort auch nicht heilig. Und selbst so eine tolle Kirche mit einer tollen Architektur, mit einer besonderen Atmosphäre. Und das ist wunderbar, dass diese Kirche so eine besondere Atmosphäre hat und wunderbar restauriert wird. Aber das macht den Ort auch nicht heilig. Warum betritt Mose heiligen Boden? Warum betritt man heiligen Boden, wenn man bei uns in den Gottesdienst geht? Aus einem Grund, weil Gott spricht. Und da, wo Gott spricht, ist heiliges Land. Das macht ein Ort zu einem heiligen Ort, weil Gott, der Herr, spricht. Gott spricht bei uns im Gottesdienst. Er spricht, wenn wir aus der Bibel lesen, wenn wir sein Wort vorgelesen bekommen, dann spricht Gott selbst zu uns. Im Wort der Sündenvergebung bei uns im Gottesdienst spricht der Herr. In der Taufe, im heiligen Abendmahl spricht Gott der Herr. Und, so würde ich es auch sagen, selbst in der Predigt spricht Gott der Herr. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Satz von mir, jede private Meinung von mir jetzt irgendwie Gottes Wort wäre. Darum geht es nicht. Aber wo Gott meine Worte benutzt, um einen anderen Menschen zu treffen, um Sachen aufzudecken oder vielleicht jemanden aufzurichten. Da ist sein Wort. Und wo Gottes Wort ist, ist heiliges Land. Selbst wenn unsere Gemeinde sich dazu entscheiden sollte, ab nächster Woche die Gottesdienste immer in einem Schweinestall zu feiern, selbst dann hätten wir allen Grund, uns die Schuhe auszuziehen, weil wir heiliges Land betreten würden. Weil wo Gottes Wort ist, wo sein Wort gepredigt, wo sein Wort verkündet wird, da ist heiliges Land. Und das ist nicht bloß tote Theorie. Ich glaube, das können viele von euch doch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen und bestätigen und sagen, ja, das habe ich erlebt in meinem Leben. Da hat ein Wort Gottes mich getroffen, hat mich überführt oder hat mich aufgebaut, hat die Trümmerlandschaft meiner Seele wieder aufgebaut. Vielleicht habt ihr solche Momente gehabt. Ich glaube, jeder Christ erlebt das irgendwann, hoffentlich auch häufiger, dass es ein Wort gibt, vielleicht auch aus einer Predigt oder ein Wort, das ein Mitchrist gesagt hat, wo wir merken, hier ist heiliges Land, weil Gott spricht. Also, wenn wir die Zukunft von Gemeinde im Blick nehmen, müssen wir erstmal gucken, was wir auf jeden Fall als Gemeinde Gottes schon haben. Und wir haben sein Wort. Und weil wir sein Wort haben, ist bei uns ein heiliger Ort. Das ist der Ausgangspunkt. Und nun schauen wir in einem zweiten Schritt, und auch das können wir von Mose lernen, nun schauen wir in einem zweiten Schritt auf den Auftrag, den die Gemeinde Gottes hat. Und ich würde sagen, unser Auftrag ist es, wie Mose, Menschen aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Denn Gott gibt Mose ja den Auftrag, sein Volk, die als Sklaven für die Ägypter schuften mussten, in die Freiheit zu führen. Und ich denke, das ist auch der Auftrag, den wir als Gemeinde Gottes in unserem jeweiligen Stadtteil oder in unserem Dorf, egal wo ihr gerade seid, den wir als Gemeinde Gottes haben. Menschen aus der Gefangenschaft, wie auch immer diese Gefangenschaft aussieht, in die Freiheit zu führen, in die Freiheit der Kinder Gottes. Denn Gott hat das Schreien seiner Menschen gehört. Das, finde ich, ist eine der bewegenden Sätze aus dieser im Grunde Berufungsgeschichte des Mose. Da steht, ich lese den Satz einmal, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Die Peitschenhiebe, die von diesen Sklavenhaltern auf die Israeliten niedergegangen sind, diese Peitschenhiebe hat der Herr gesehen. Und das Schreien der israelischen Mütter hat der Herr gehört. Und der Schmerz manch eines Mannes, der vor Demütigung und Beschämung nicht mehr aufrecht stehen kann, den hat der Herr erkannt. Und Gott sieht, Gott hört und Gott erkennt auch das, was im Umfeld eurer Gemeinde los ist. In eurem Dorf, in eurem Stadtteil, hier bei uns im Stadtteil. Er sieht all das Elend, das die Menschen knechtet und gefangen hält. Natürlich gibt es auch viel Gutes, das bei uns vor Ort läuft. Das ist bei euch bestimmt auch so. Das will ich gar nicht bestreiten. Das ist auch gut. Und doch, wenn ich als Pastor unterwegs bin und mitbekomme, was Menschen so alles erleben und erleiden müssen, das zerreißt einem ja das Herz. Es gibt Kinder, die unter Bedingungen groß werden, da fehlen einem die Worte. Es gibt Beziehungen, die sind so zerbrochen und zerrüttet, in Familien, in Ehen, zwischen Nachbarn, Kollegen, da braucht es dringend einen Neuanfang. Es gibt Armut, das können sich viele von uns nicht vorstellen, aber oder ihr erlebt das selber, wo Menschen, ich habe Menschen vor Augen, die frieren müssen. Es gibt Sünde, wo sich Leute durch ihr destruktives Verhalten so verrannt haben, dass es mit einem alten Wort Buße braucht. Es braucht Buße, es braucht Umkehr, dass Leute aufhören, das Leben ihrer Mitmenschen zur Hölle zu machen, dass sie davon umkehren von ihrem Weg, ihre Richtung wechseln, Buße tun. All das können wir als Gemeinde in unserem Umfeld nicht mal ebenso ändern. Mose konnte das übrigens auch nicht mal ebenso ändern. Ich meine, der Weg hin ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, der dauerte mehr als 40 Jahre und so manche Krise war auf dem Weg zu überwinden. Es geht mir also nicht um einfache Lösungen. Aber ich träume davon, dass die Gemeinde ein Hoffnungsort ist. Ein Hoffnungsort, Weil wir erleben in der Gemeinde, dass Jesus Menschen heil macht. Dass wo Jesus in das Leben von Menschen tritt, Menschen beginnen, wenn auch im Kleinen, wenn auch nur Schritt um Schritt, aber Menschen beginnen heil zu werden. Ein Beispiel, mir sagte mal jemand vor einiger Zeit, der ein Alkoholproblem hat, sagte zu mir, ist ganz komisch. Wenn ich anfange zu beten und meine Bibel zu lesen, ich habe den Wunsch gar nicht mehr, so Alkohol zu trinken, weil Jesus frei macht. Und mir ist schon klar, das ersetzt keine Alkoholtherapie, die es dann an der Stelle womöglich braucht. Aber meine Erfahrung ist dennoch, dass Menschen im Lichte Jesu frei werden. In so vielen verschiedenen Punkten. Und dafür ist Gemeinde ein Ort, wo wir mit anderen Menschen gemeinsam uns auf den Weg machen, aus der Gefangenschaft in der Freiheit, in die Freiheit. Es ist nicht nur so, dass wir schon allem frei wären und die anderen müssten erst von uns befreit werden. Nein, wir gehen mit anderen gemeinsam den Weg in die Freiheit und setzen damit ein Hoffnungszeichen in einer oft dystopisch anmutenden Welt. Und das ist kein kleiner Auftrag. Und auch Mose war mit diesem Auftrag mehr als überfordert. Deshalb möchte ich drittens über sein Stottern reden. Denn im Verlauf des zweiten Buch Mose, des Buch Exodus, wird immer mehr klar, dass Mose sich mit diesem Auftrag überfordert fühlt. Dass er Gott, ich sage es mit meinen Worten, sagt, Gott, ich kann das nicht. Such dir bitte jemanden anders. Ich bin damit völlig überfordert. Als Gott Mose beruft, ist Mose ja schon alt. Vermutlich schon grauen Bart. Ich meine, 40 Jahre hat er die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Ob Mose als älterer Herr noch die Kraft hatte, es mit einem Wolf aufzunehmen, um die Schafe zu beschützen, ich weiß es nicht. Und wer es nicht mal schafft, es mit dem Wolf aufzunehmen, wie soll der es denn mit dem Pharao aufnehmen und dessen Leibwächtern und den großen Heer von Streitwagen und der ganzen Macht Ägyptens? Wie bitte? Wie soll das gehen? Wie soll Mose das schaffen? Und dazu kommt noch, dass Mose ein Problem hat, wenn er von Menschen redet und in Kontakt kommt, dann wird er fahrig, er findet die richtigen Worte nicht, er fängt an zu stottern. Mose sagt, wer wird mich denn ernst nehmen? So. Und wir können ja auch mal auf uns als Gemeinden gucken. Ich weiß nicht, wie eure Gemeinde aussieht. Haben wir als Gemeinden die Kompetenz eigentlich, Hoffnung in diese Welt zu bringen? Sind wir eigentlich dafür qualifiziert? Wenn ich mal so ganz nüchtern auf die Altersstrukturen unserer Gemeinden blicke, sind wir dafür qualifiziert? Haben wir die Kompetenz, dieses oder jenes Projekt überhaupt zu stemmen? Wenn wir doch merken aneinander, was für Grenzen wir auch haben. Und dass viele in unseren Gemeinden auch ihre eigenen Päckchen und Pakete zu tragen haben und nicht immer die freien Ressourcen und die Kraft haben, jetzt bei anderen auch mit anzupacken. Und wir stottern ja auch als Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Selbst mir als Pastor geht es so, dass es mir manchmal schwerfällt, über meinen Glauben zu sprechen. Also wenn ich auf dem Marktplatzfest bei uns gehe und nehmen wir mal an, irgendjemand spricht, stell es mir vor, dir würde es so gehen, jemand spricht dich an, während du über den Marktplatz gehst und sagt, du gehörst auch da zur Gemeinde. Erzähl mir mal kurz, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Weiß ich nicht, ob du sofort wüsstest, was du sagen solltest oder ob das eher eine Frage ist, die uns überfordert. Weil wir es ja in unserer Kultur ehrlicherweise verlernt haben, über den Glauben zu sprechen. In anderen Kulturen ist das anders. Ich weiß noch, als ich meinen Barbier zum ersten Mal, als er herausgefunden hat, ging relativ schnell, dass ich Pastor bin, dachte er, oh, das ist ja spannend, weil mein Barbier ist Muslim. Kommt aus einem anderen Land, oder aus einem anderen Land kommt die Familie. Und dann war sein erster Satz, ist ja spannend, du bist Pastor. Wie ist das bei euch Christen eigentlich mit der Hölle? Und ich dachte, wow, das ist mal ein Gesprächseinstieg. Und das war ein total spannendes Gespräch. Ne? Aber ich stelle mir mal vor, wir so in unserer Kultur würden am ersten Weihnachtstag so beim Essen zusammensitzen mit der Familie und sagen, ach, ich hatte noch mal ein Gesprächsthema, ich würde mich gerne mit euch mal unterhalten, wie ihr euch eigentlich die Hölle vorstellt, wie das so sein könnte. Das wäre schon ein ziemlicher Gesprächskiller wahrscheinlich. Selbst wenn wir nicht über Hölle reden würden, sondern irgendwie über, wie findet ihr eigentlich Jesus, was denkt ihr von dem? Wir haben da so einen inneren Widerstand, weil wir das irgendwie verlernt haben, darüber zu reden. Dabei sind das doch eigentlich spannende Themen. Deswegen haben wir uns übrigens hier in meiner Gemeinde als Gemeindeleitung was überlegt. Wir haben gesagt, wir wollen durch eine eigene Sprachschule Glauben gehen. Wir wollen wie in der Schule wieder lernen, über unseren Glauben frei und offen zu reden. Finde ich gut. Glaube ich, müssen wir als Christen machen. Ich will damit nur sagen, aktuell, wir stottern. Wir haben unsere Begrenzung. Mose hat das auch. Also wir sind, wenn wir merken, oh, wir können diesen Auftrag, den Gott uns gibt als Gemeinde, gar nicht ausführen, wir sind damit in guter, heiliger Gesellschaft. Weil Gott, und das ist immer seine Art, seine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Und gerade wenn wir als Gemeinden merken, wir kriegen es aus eigener Kraft nicht hin, sagt Gott, wunderbar. Weil sonst würden die Leute anfangen, an euch zu glauben. Aber sie sollen ja nicht an euch glauben, sondern an mich glauben, dass ich Kraft habe und nicht ihr. Von daher kommt das Gott manchmal ganz gelegen. Also Mose weiß nicht, was er sagen soll. Und darum, und jetzt komme ich zum vierten und letzten Punkt, gibt Gott Mose eine Botschaft mit. Und das tut er, indem er ihm vorstellt, wer er ist. Ich lese einmal, Gott sagt zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. So stellt Gott sich Mose vor. Das bin ich, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Das ist total spannend, weil das ein Satz ist, den Jesus später zitiert. Wisst ihr an welcher Stelle? Nämlich in einem Streitgespräch. Jesus diskutiert mit den Sadduzäern, wie das eigentlich ist mit dem Leben nach dem Tod. Es gab damals, vereinfacht gesagt, in der jüdischen Community zur Zeit von Jesus einen Disput darüber, was da eigentlich nach dem Tod kommt. Da waren auf der einen Seite die Pharisäer, die sagten, na, es wird irgendwann die Auferstehung der Toten kommen und dann werden wir ewig bei Gott leben. Und dann gab es auf der anderen Seite die Sadduzäer, die etwas zusammengefasst sagten, nee, wir glauben nicht, dass da noch was kommt. Und in diese Diskussion schaltet Jesus sich ein und stellt sich eher auf die Seite der Pharisäer. Die haben ja bei uns immer so einen schlechten Ruf, aber in dieser Frage stimmt Jesus ihnen eigentlich zu und mit Jesus auch die Christenheit, nämlich, dass da noch was kommt nach dem Tod, dass da die Auferstehung der Toten kommt. Aber die Sadduzäer hatten ein gutes Argument gegen Jesus. Die Sadduzäer, muss man wissen, waren damals eine Gruppe, die hatten sich im Wesentlichen nur an die fünf Bücher Mose, an die Tora gehalten als Heilige Schrift, nicht an die ganzen anderen Texte des Alten Testaments. Und die haben gesagt, könnt ihr uns eigentlich aus den fünf Büchern Mose beweisen, dass nach dem Tod noch was kommt? Und Jesus sagt, na klar. Und zwar wegen dieser Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch. Ich lese euch einmal vor, was Jesus sagt, aus Matthäus 22. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus macht einen Punkt. Er sagt, Gott sagt ja nicht zu Mose, ich war früher mal der Gott von Abraham, als Abraham noch lebte. Sagt Gott nicht. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Präsenz. Warum? Weil Abraham noch lebt. Deswegen ist Gott immer noch der Gott Abrahams, weil Abraham bei Gott lebt, weil es ewiges Leben gibt. Gott ist ein Gott des Lebens, der Lebendigen. Und so stellt sich Gott auch am Dornbusch vor. Und ich glaube, das ist unsere Botschaft auch als Gemeinde Gottes in dieser Welt. Wir leben ja in einer todverfallenen Welt. Ey, wenn man sich so umschaut, wie wenig Leute noch Hoffnung haben. Wir Christen haben Hoffnung, weil da was kommt, weil wir an einen lebendigen Gott glauben, einen Gott des Lebens. Das gilt manchmal übrigens auch in kirchlichen Kreisen, dass das so hoffnungslos wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal erlebt, dass man sagt, mir hat mir jemand gesagt, in kirchenleitender Funktion, ich weiß nicht, ob es in Zukunft überhaupt noch Ortsgemeinden gibt. Da dachte ich mir, ja. Und andere, muss man dann überhaupt noch Gottesdienst feiern? Lohnt sich das überhaupt noch alles? Das lohnt sich alles noch. Und die Ortsgemeinde hat eine Zukunft. Natürlich, warum? Weil wir einen Gott des Lebens haben, der stärker ist als der Tod. Auf jeden Fall hat all das Zukunft. Können wir das mit dieser ganzen Hoffnungslosigkeit und diesem ewigen Rumgemecker mal einen Augenblick lassen? Klar, wir nehmen die Probleme ernst und wir gehen die an und wir blenden das auch nicht aus und wir reagieren darauf, machen wir alles. Und trotzdem, und trotzdem mit Hoffnung, weil wir einen Gott des Lebens haben. Der Name Abraham ist aber als Botschaft noch in einer zweiten Hinsicht zentral für uns. Denn Abraham ist ja der in der Bibel, der exemplarisch dafür steht, dass der Mensch nicht durch eigene Leistung, nicht aus Werken gerecht wird vor Gott, sondern allein durch den Glauben. Ich meine, lest einmal in der Bibel die Geschichte von Abraham nach. Ich kürze es ab. Wir sagen es mal so, er hat nicht immer die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen. Aber Abraham sucht Gott sich als Beispiel aus, um zu zeigen, es kommt am Ende auf meine Gnade an und nicht auf deine Werke. Nicht, ob du immer alles richtig machst im Leben, darauf kommt es nicht an, es kommt auf meine Gnade an. Und Gott gibt Abraham ein Versprechen, er sagt, in deinem Nachkommen sollen alle Völker der Welt gesegnet sein, weil dein Nachkomme, Jesus Christus, der eines Tages kommen wird, der wird den Tod besiegen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, der wird das Böse besiegen, den Teufel. Er wird die Sünde tilgen, er wird die Sünder selig machen. Und Abraham vertraut diesem Versprechen Gottes. Und weil Abraham nichts leisten kann vor Gott, sondern sich allein an das Versprechen Gottes klammert, ist Abraham vor Gott gerecht. Und das ist auch unsere Botschaft. Daran erinnert Gott Mose und sagt, wenn du den Israeliten vorstellst, welcher Gott hier unterwegs ist, erinnere sie an Abraham. Erinnere sie an den Gott, der die Sünder selig macht und der Leute gerecht macht, allein weil sie ihm vertrauen und seiner Zusage glauben. Also, hey, egal wo du gerade bist, hier bei mir in der Gemeinde oder bei dir vor Ort in der Gemeinde, lass uns aufbrechen und losgehen, oder? So wie Mose aufbricht vom Dornbusch, aufbricht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Gehen wir los, denn unser Gott ist der Gott der Lebendigen. Gehen wir los mit unserem Auftrag, weil die Freiheit auf uns wartet. Gehen wir los mit all unseren Begrenzungen und Schwächen, weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und gehen wir los, weil wir als Gemeinde Gottes Woche für Woche wieder erleben, dass wir auf heiligem Boden stehen, weil sein Wort zu uns gesprochen wird. Egal ob mit angezogenen oder ausgezogenen Schuhen. Amen.